an Siegfried, der dich betrog. An Siegfried, du! Mein einziger Blick seines blitzenden Auges. Das selbst durch die Lügengestalt leuchtend strahlte zu dir. Meine Speere spart ihm sein Meineid. Eid und Meineid müßige Acht. Man sterbe im Spiel, deinen Speer zu waffnen. Willst du den Stärksten bestehen? Wohl kenn ich Siegfrieds siegende Kraft. Wie schwer ihm Kampf ihr zu fällen. Drum raune nun du mir guten Rat, wie doch in der Recke mir mich. Keine mehr im Schaden.